Dialoge, Seite 213. Es gibt in allen Schichten Leute, die diesen Beruf gleichsam aus Liebe zur Kunst ausüben. Anmerkung Fleischhauer: Die zwei letzten Sätze gehören zu den wenigen Fällen, wo der Verfasser der Protokolle Stellen einem späteren Zusammenhang entnimmt. Machiavell spricht nämlich hier nicht mehr von Verschwörern, sondern von seiner Geheimpolizei. Die Verschiebung beträgt allerdings nur einige Zeilen. Weiter im Text.